Willkommen zur Aufbaumusik Smooth Operators, sanfte Bedienerinnen und Bediener. Ich freue mich, dass wir mal wieder eine Folge haben, Folge 19. Nur anderthalb Jahre Verzögerung seit der letzten Folge. Viel hat sich getan seitdem, aber eine Sache bleibt gleich. Soundtracks sind cool. Videogame-Soundtracks, Computerspiele-Soundtracks. Ich habe viel gehört seitdem. Ein paar Sachen waren auch für die Show. Ein paar Sachen waren für die andere Show. Ihr wisst es. Das hier ist ein Spin-off von Broken Chair Scores. Wenn ihr auch Film-Soundtracks gut findet, schaut doch da auch gerne mal rein. Wir sind am Ende von 2025, ein turbulentes Jahr, aber dafür gibt's ja die Aufbaumusik. Wer runterkommen möchte, wer Ruhe braucht, wer einfach mal durchatmen möchte, der ist hier sehr willkommen. Aber alle anderen auch. Heute habe ich euch einen Soundtrack mitgebracht von einem klassischen Aufbauspiel aus dem Jahr 1993. Das ist SimCity 2000. Und das war die Zeit, wo man verschiedene Soundkarten haben konnte und sich der Soundtrack dementsprechend anders angehört hat. Ich habe die Variante mitgebracht auf einer Roland MT32. Wohl eine sehr beliebte Soundkarte, angeblich mit einem vollen Klang. Ich habe mir ein paar verschiedene angehört und die klang für mich am besten. Aber möglicherweise habt ihr damals mit einer Creative Lab Sound Blaster Karte gespielt und erkennt es hier gar nicht wieder. Der komplette Soundtrack hat knapp 20 Minuten. Wir spielen alle Songs. Im Spiel war das so, dass die Songs wahllos zufällig gespielt wurden. Es gibt keinen Anfang, kein Ende, kein Theme. Ich halte mich hier an eine Playlist, die ich bei YouTube gefunden habe, die, glaube ich, relativ vollständig ist und die, wie gesagt, diese Roland Soundkarte benutzt. Ich habe das Spiel selber nie gespielt, habe also wenig emotionale Vorbelastung an der Stelle. Ich finde, der Soundtrack hört sich cool an und der passt sehr gut zu unserem Thema. Ich habe auch SimCity 2000, glaube ich, nie gespielt. Ich habe verschiedene mal anprobiert, aber ich glaube, das war nie so richtig meins. Und gleich, wenn der Industriegigant Track 3 hier seine zweite Runde vollendet hat, steigen wir auch ein. In gewohnter Manier. Ich erzähle ein bisschen was zwischendurch. und wir hören die Musik. Viel Spaß dabei. Dawn of City. Die Auferstehung einer Stadt, die Entstehung einer Stadt, der Aufgang einer Stadt. Die Komponistin heißt Sue Casper. Es gibt zwei Namen als Arrangers, Brian Conrad und Michael Perry. Und, das ist interessant, George Sanger, The Fat Man, ist hier als Programmer gelistet. Die Songs sind ziemlich wild gemischt, haben verschiedene Stile und wie gesagt, sie kamen relativ zufällig im Game dran, also manchmal passte es vielleicht, manchmal eher nicht so. Das war Dancing Megalopolis und jetzt kommt The Sim Magic. Ich habe nur einen Namen unterschlagen, neben George Sanger, The Fat Man, übrigens selbst so genannt, hat auch John Miles sich hervorgetan beim Programmieren. Also Programming, George Sanger, John Miles, komponiert von Sue Casper. Das war der Song, oh, muss ich wieder finden, The Sim Magic. Und jetzt kommt nochmal The Sim Magic Short. The Construction ist als nächstes dran. Hört man schon. Ist das noch Soundtrack oder sind es Soundeffekte? Ich weiß nicht, was da jetzt gerade los war. Da war so ein Alarm. Ich nehme an, der war im Song. Oder im Spiel. Das war The Construction und wir begeben uns auf eine Reise ins Happy Land. Sich irgendwie nach Geld ausgeben an, nach Finanzdistrikt. Das hört sich an, als gäbe es vielleicht ein Spiel in dem örtlichen Stadion. Oh, ich habe was nicht mitbekommen. Zwischendurch war Selfish Citizen. Aber nur sehr kurz. Nur sehr kurz waren die Einwohner egoistisch. Jetzt sind wir schon bei den Skyscrapers. Interessant, dass manche Tracks sehr kurz sind, manche sehr lang. Ja, es wird schon seine Gründe gehabt haben. Das ist ein cooler Effekt. Das Spiel ist übrigens das zweite SimCity-Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es am Anfang gesagt habe. Da war nochmal dieser coole Effekt. Und wir sind jetzt gleich am Ende von Skyscrapers und gehen zu Tax and Money. Jetzt also Tax and Money. Die Sounds hören sich echt cool an hier auf diesem Roland-Gerät. Der Bass hat sich eben echt gut angehört in diesem Track, Seinfeld-Style. Das ist übrigens ein sehr langer Track hier, fast 3 Minuten, glaube ich. Da sieht man, da wo das Geld ist, da ist einfach auch was los. Quasi ein kleines Solo gerade. '93 übrigens das Jahr, wo Jurassic Park im Kino lief, Computereffekte schon richtig groß waren. Das Spiel sieht anders aus. Das Spiel hat diese isometrische Perspektive, Pixelgrafik. Ja, ist schon extrem, wie Spiele und Filme damals sich noch unterschieden haben. Mittlerweile haben sie sich angenähert. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt kommt nur 20 Sekunden ein Track namens Pale City, nachdem wir hier Tax and Money jetzt zu Ende gehört haben. Pale City kommt als nächstes. Hier ist es. Growing Up Town ist der nächste Track. Auch hiervon kommt gleich noch eine kürzere Variante hinterher. Ich weiß nicht genau, warum es von manchen Tracks eine kurze und eine lange Variante gab. Jetzt die kurze. Work, work, work heißt der nächste Track. Thank you. harte Arbeit, da kommt die Orgel rein, die auch hart arbeitet. Das war Work, Work, Work von Sue Casper. Diese meditative Nummer heißt Buildings und hat so ein bisschen was von Philip Glass. Jetzt kommt Melancholic Mayor, der traurige Bürgermeister. Warum er wohl traurig ist? Ist die Stadt vielleicht nicht profitabel genug? Oder zerstört worden von einem Unglück? Wirklich ein bisschen traurig. Ich höre den Bürgermeister weinen, glaube ich. Es nimmt jetzt doch nochmal ein gutes Ende. Keys of Success. Catchy Tune, hier am Ende nochmal, es war der letzte Track, es kommt gleich nochmal eine kurze Variante von dem Melancholic Mayor. Das war ein schöner Akkord am Ende. Und wir sind auch am Ende unserer Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt auf der Webseite auf baumusik.blogspot.com. Bringt die Konversation ins Laufen. Schreibt eine E-Mail an brokenchairscores@ justemail.net. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich hier von der Aufbaumusik mit dem allerletzten Stück auf der Playlist. Nochmal Melancholic Mayor, die Short Version. Mach's gut, bis dann. Ciao.